gestern in der Bahn, da habe ich es erfahren, fast hätte ich geheult. Du hast einen neuen Freund, schon längst hast mich geahnt, doch ich habe es nicht geglaubt. Du kleine miese Schlampe hast mir mein Herz geraubt. Du weißt, ich liebte dich, du weißt es ganz genau. Du warst einfach für mich die absolute Frau. Doch frage ich dich jetzt, was ist denn jetzt mit mir? Jetzt hasse ich dich so sehr und es fällt mir nicht mal schwer. Hau dich weg, ich mach dich kalt, ich komm zu dir als Angstgestalt. Ich bring dich um, ich töte dich, dein kleines Hirn, das fresse ich. Mit diesem neuen Mann steigt ganze Stimme auf, ein Wahnsinnsrachewand. Vor lauter kalter Wut, da könnte ich einfach schreien. Dann weiß ich ganz genau, nie werde ich dir verzeihen. Glaub mir, irgendwann, da komm ich zu dir. Wenn es dann klingelt, steh ich vor deiner Tür. In meiner Hand werde ich ein Messer haben. Wenn ich dich dann hab, dann gibt es kein Erbarmen. Hau dich weg, ich mach dich kalt, ich komm zu dir als Angstgestalt. Ich bring dich um, ich töte dich, dein kleines Hirn, das fresse ich.